Ich glaube an die Macht des Feuers, an seine heilige Kraft. Ich glaube an die Macht des Feuers, die alles zu Asche macht. Ich seh Kreuze brennen, ich seh den Pfarrer schreien. Ich seh Kreuze brennen, ich seh den Papst weinen. Aber die Kirchen brennen von der Volk von Richtigkeit und von Gleichheit und von Wahrheit. Ich seh Kreuze fallen, ich höre mich auch fluchen. Ich seh Kreuze fallen, ich höre alle verbluten. Aber die Kirchen brennen von der Volk von Richtigkeit und von Gleichheit und von Wahrheit. Ich seh Kreuze brennen, ich höre den Papst schreien. Ich seh Kreuze brennen, ich höre den Papst weinen. Aber die Kirchen brennen von der Volk von Richtigkeit und von Gleichheit und von Wahrheit. Ich seh Kreuze fallen, ich höre mich auch fluchen. Ich seh Kreuze fallen, ich höre alle verbluten. Aber die Kirchen brennen von der Volk von Richtigkeit und von Gleichheit und von Wahrheit. Die Macht des Feuers, die Macht des Feuers, die Macht des Feuers, die Macht des Feuers, die Macht des Feuers.